Am 5. Oktober besichtigte sich den Zhou Ilmin, Vertreter der Zweigstelle Pyongyang der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas und seine Mitarbeiter zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas, das Parteigründungsmonument.